Schokolade im Osten war schlechter als im Westen. Schokolade ist so gesund, Schokolade macht den Himmel bunt. Schokolade ist so gesund, Schokolade schwitzt im Mund. Schokolade schwitzt im Mund.